war ich im Traum bei dir. Tausendmal gabst du den Himmel mir. Du bist mein ganzes Leben und wahre Liebe kannst du nur geben. Tausendmal hab ich an dich gedacht. Tausendmal hab ich um dich gewacht. Fragen will ich dich tausendmal. Sag mir nur einmal, ich hab dich lieb. Du gehst an mir vorüber, ich lese in deinen Augen. Du suchst genau wie ich einen, der dich versteht. So ist das schon seit Tagen, wir kommen nie zusammen. Die schöne Zeit vergeht und bald ist es zu spät. Ich glaube an dich, erhöre mich. An dich gedacht, tausendmal hab ich um dich gewacht. Fragen will ich dich tausendmal, sag mir nur einmal, ich.